Adolf Denkscherz, Wien 23, Endrestraße 16, früher Bahnstraße 18, Wohnung von Adolf Denkscherz. Adolf Denkscherz wurde am 21.12.1899 geboren. Er lebt in Atzgersdorf in der Bahnstraße 18, heute Endrestraße 16. Er war vom Beruf Mechaniker und heiratete Hilde Geiger, geboren am 14.09.1894. Die Ehe wurde am 30.02.1927 geschieden. Am 28.10.1941 wurde er mit dem Transport 9, Nummer 941, von Wien nach Lodz ins Ghetto deportiert. Der Todeszeitpunkt und die Umstände sind nicht bekannt. Lodz war das zweitgrößte Ghetto des NS-Regimes und zugleich das am längsten existierende. Es war oft eine Zwischenstation vor dem Weitertransport in ein Vernichtungslager. Das Ghetto befand sich im Norden der Stadt in einem besonders rückständigen Viertel, das mit Mauern und Stacheldraht abgetrennt wurde. Es war bei Todesstrafe verboten, das Ghetto zu verlassen. Gegen Ende der NS-Herrschaft wurde das Ghetto aufgelöst.